des Kinder beklagen, des Goldes Raupere, Nico! Wäre ihrem Geleck! Ihr da im Wasser, was weint ihr herauf? Hört, was Mutter euch wünscht! Get back!